Hola, du hörst Familie Leben, dein Podcast für mehr Liebe, Klarheit und Gelassenheit in deinem Familienalltag. Mein Name ist Anne Brandt, ich bin Paar- und Familiencoach. In der 8. Episode meines Podcasts möchte ich gerne mit einem 3-Episoden umspannenden Spezial zur Kommunikation innerhalb der Familie starten. Eine klare, offene Kommunikation hat eine große Wirkung auf die Stimmung und Atmosphäre in der Familie. Und umgekehrt kann natürlich die Stimmung und Atmosphäre innerhalb der Familie durch eine unklare, nicht adäquate Kommunikation stark beeinträchtigt werden. Wusstest du, dass du nicht nur mit einem Ohr hörst, ja, dass du eigentlich 4 Ohren und sogar Zungen besitzt? Zumindest was deine Kommunikation betrifft? Oftmals suchen mich Klienten genau deshalb auf. Sie klagen über eine schwierige Kommunikation mit ihren Kindern und/oder mit ihrem Lebenspartner. Und es fühlt sich ja wirklich nicht gut an, wenn du versuchst, deinem Partner oder Kind etwas zu kommunizieren und diese machen dicht, blockieren und du hast das Gefühl, gegen eine dunkle Mauer zu reden, in der die eigenen Worte jedoch keinen Widerhall finden. Viele Coaches berichten davon, wie hilflos und ohnmächtig sie sich dann fühlen. Kommunikation spielt also eine bedeutende Rolle im Familienalltag. Und so möchte ich euch in den nächsten 3 Episoden mit folgenden Themen in eurer Familienkommunikation unterstützen. Im ersten Teil möchte ich euch das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun vorstellen und euch damit erläutern, was Kommunikation eigentlich so komplex macht. Schulz von Thun hat ein Bild von 4 Zungen, also für denjenigen, der spricht, und 4 Ohren, also für den, der zuhört, entwickelt. Mit diesem Kommunikationsquadrat lässt sich wunderbar veranschaulichen, warum ein Kommunikationsakt so verwirrend sein kann. Meiner Meinung nach ist es übrigens auch so, dass je besser ihr euer Gegenüber kennt, liebt und respektiert, umso mehr könnt ihr auch von dem Kommunikationsquadrat profitieren. Im zweiten Teil möchte ich dann die Paarkommunikation in den Mittelpunkt stellen. Welche Fettnäpfchen und Fallstricke hier warten und wie ihr diese geschickt umschiffen könnt. Eine konstruktive Paarkommunikation bildet ein gutes Fundament für eine stimmige Gesamtkommunikation innerhalb der Familie. Und im dritten Teil des Kommunikationsspezials werde ich dann die Kommunikation mit unseren Kindern fokussieren. Auch hier gibt es wunderbare Kniffe für einen entspannteren Umgang miteinander. Ich möchte an dieser Stelle aber auch schon mal betonen, dass Kommunikation über Worte zwar einen entscheidenden Teil der Gesamtkommunikation ausmacht und für die Atmosphäre und das Management innerhalb der Familie sehr bedeutsam ist, sie ist aber nicht alles. Es gibt durchaus Paare und Familien, die verstehen sich fast ohne Worte. Wir leben jedoch im Kommunikationszeitalter und jonglieren jeden Tag mit Worten, ob verbal oder online. Und Worte, einmal in die Welt gesetzt, verströmen einen gewissen Duft bzw. setzen eine bestimmte Wirkung frei. Hier können sich so viele Missverständnisse entspinnen und ich plädiere daher für einen bewussteren Umgang mit der Sprache. Genau hier setzt das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun an. Ja, es handelt sich dabei nur um ein theoretisches Modell. Aber ich finde, es gibt uns einen guten Einblick in die Vielschichtigkeit eines jeden Kommunikationsprozesses. Kommunikation ist eben nicht einfach technisch zu verstehen. Es gibt ja nicht nur den Sender einer Information und einen Empfänger. Dieses Modell ist überholt und viel zu simpel gedacht. Kommunikation ist immer so tiefgründig und vielschichtig wie die Menschen dahinter. Und Kommunikation besteht nicht nur aus Worten. Paul Watzlawick stellte einmal das Axiom auf, man kann nicht nicht kommunizieren. Denn auch wenn dein Partner oder dein Kind blockiert, sich zurückzieht, dir verbal nicht antwortet, stellt auch das einen Akt der Kommunikation zwischen euch dar. So lässt sich Kommunikation als ein bizarres Spiel begreifen, das auf 4 Spielfeldern gleichzeitig gespielt wird. Schulz von Thun spricht hierbei auch vom Simultancharakter von Kommunikation. Wie der Name verrät, stell dir jetzt mal ein Quadrat vor und teile dieses Quadrat wiederum in 4 gleich große Teile auf. Mit welchen Themen die einzelnen 4 kleineren Quadrate ausgefüllt sind, erkläre ich sofort. Nun stell dir auf der einen, der linken Seite des Quadrats, noch den Sprechenden vor. Schulz von Thun malt ihm in der Tat 4 Zungen an den Mund. Und auf der rechten Seite den Zuhörer. Ja, der hat 4 Ohren besitzt. Was bedeutet das Ganze nun? Also, wenn du eine Äußerung von dir gibst, sendest du zugleich 4 Botschaften. Erstens einen Sachinhalt bzw. eine Information über die Verhältnisse in der Welt. Nehmen wir zur Veranschaulichung mal ein Beispiel, mitten aus dem Familienleben gegriffen. Du sagst zu deinem Partner, so selten wie du zu Hause bist, da leiden auch die Kinder schon darunter. Auf der Sachebene, die also ein Teil des großen Quadrates darstellt, stellt diese Äußerung einen schlichten und überprüfbaren Sachverhalt dar. Stellt euch vor, Mr. Spock spricht zu seiner Frau. Man könnte diese Äußerung also ganz rational betrachten. Zumeist senden wir aber noch mehr Informationen. Und auch in diesem Satz, so selten wie du zu Hause bist, da leiden auch schon die Kinder darunter, schwingt sehr wahrscheinlich mehr mit. So sendest du nämlich oftmals zugleich auch eine Beziehungsbotschaft, also zweitens Beziehungsbotschaft mit, die signalisiert, was du von dem anderen hältst, ob du ihn schätzt, liebst, ihn als gleichberechtigt akzeptierst, ihn kritisch siehst, ernst nimmst oder nicht und so weiter. Diese Beziehungsbotschaft bildet also den zweiten Teil des großen Quadrats. In unserem Beispiel könnte es bedeuten, dass du den Lebenswandel deines Partners momentan etwas schwierig findest, dass er zu viel arbeitet und sich zu wenig um die Familie bzw. den Haushalt kümmert. Du sprichst es vielleicht nicht explizit aus, aber diese Botschaft könnte also in deiner Äußerung mitschwingen. Eine Botschaft kann aber auch viel über dich und deine momentane Verfassung aussagen. Du sendest nämlich immer auch eine Kostprobe deiner eigenen Persönlichkeit. Du gibst etwas von dir preis, lässt erkennen, wie es dir geht, was dich interessiert, umtreibt, quält und so weiter. Schulz von Thun nennt das die Selbstkundgabe. Also drittens, die Selbstkundgabe stellt das dritte kleine Quadrat im Großen dar. In meinem Beispiel, so selten wie du zu Hause bist, da leiden auch schon die Kinder darunter, kann das versteckte Thema also ebenso sein, du fühlst dich alleingelassen mit den Kindern, dem Haushalt etc. Du bist gerade nicht glücklich damit, wie es läuft. Auch du selbst und nicht nur die Kinder vermissen den Partner. Die Botschaft kann aber auch schlicht vor allem eine appellative Seite beinhalten. Viertens, appellative Seite. Du möchtest Einfluss nehmen mit deiner Aussage, etwas erreichen, im Gegenüber etwas auslösen, etwas bewirken und so weiter. Diese appellative Seite stellt also das vierte kleine Quadrat im Großen dar. In meinem Beispiel, du möchtest einfach, dass dein Partner mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Oder du möchtest einfach mal wieder mehr Zeit für dich haben, um abends ausgehen zu können, dich mit Freunden zu treffen, etc. Wichtig zu verstehen ist, dass in einer Äußerung nicht alle Ebenen gleich stark repräsentiert sein müssen. Mal steht der Sachinhalt im Vordergrund einer Kommunikation und mal stärker die appellative Seite. Dann wieder geht es dem Sender mehr um eine Form der Selbstkundgabe. Ja, ich weiß, das macht das Verständnis füreinander natürlich nicht einfacher. Aber es ist in meinen Augen von Vorteil, sich dieser 4 Bereiche, die in einem Kommunikationsakt immer mitschwingen, auch bewusst zu sein. Und deshalb meinte ich vorhin auch, dass Kommunikation, eine empathische Form von Kommunikation jedenfalls, vor allem dann gelingt, wenn wir den anderen schon ein bisschen kennen und wissen, wie wir ihn sozusagen zu nehmen haben. Und um das Ganze noch ein bisschen verzwickter zu machen, denn auch als derjenige, der angesprochen wird, beziehungsweise derjenige, der zuhört, hörst du nun quasi mit 4 Ohren, Und dabei wirst du, je nach Persönlichkeitstyp, wahrscheinlich ein Ohr stärker favorisieren. Hierbei spielen, ebenso wie in deiner Sprecherrolle, übrigens deine persönlichen Erfahrungen in deiner Ursprungsfamilie eine bedeutsame Rolle. So wurdest du in deiner Kindheit mit einem bestimmten Kommunikationsmuster vertraut, welches dich höchstwahrscheinlich auch im Erwachsenenalter begleitet. Aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Nur so viel, natürlich sind Kommunikationsmuster auch wandelbar. Du hörst also deinem Partner oder Kind ebenfalls mit 4 Ohren zu. Wobei du situationsabhängig und je nach deinem Temperament eines bevorzugen wirst. Nehmen wir nochmal das Beispiel von eben. So selten wie du zu Hause bist, da leiden auch schon die Kinder darunter. Stell dir also vor, du wirst mit diesem Satz von deinem Partner konfrontiert. Es liegt nun an dir, welches deiner 4 Ohren du benutzt, beziehungsweise auch, auf welche der 4 ankommenden Botschaften deines Partners du reagieren willst. Yes, du hast die Wahl. An dieser Stelle wird auch klar, welche Macht du als Empfänger einer Botschaft hast, die den weiteren Verlauf der Kommunikation maßgeblich mitbestimmt. Hörst du mit dem Sachohr? Geht es dir also primär um die überprüfbaren Inhalte einer Äußerung? Dann würdest du in diesem Fall wohl heraushören: Ich bin erstens selten zu Hause, zweitens die Kinder leiden, das Leiden der Kinder wird drittens eben dadurch ausgelöst, dass sie mich kaum sehen. Du könntest in diesem Fall zurückfragen: Woran machst du eigentlich fest, dass die Kinder leiden? Erzähl mal. Hörst du lieber mit dem Selbstkundgabeohr? Versuchst du also, den Menschen hinter der Äußerung zu erspüren, ihn zu begreifen? Du würdest in diesem Fall vielleicht empathisch reagieren und die Enttäuschung und die Verzweiflung deines Partners aufnehmen. Es würde dir dann vielleicht sogar auffallen, dass dein Partner auch gesagt hat, dass also auch er dich vermisst. Du würdest vielleicht erwidern: Fühlst du dich sehr alleingelassen mit den Kindern und all den familiären Angelegenheiten? Oder hörst du eher mit dem Beziehungsohr und reagierst vor allem darauf, wie du dich selbst als Mensch angesprochen und behandelt fühlst? Dich würde in diesem Fall wahrscheinlich vor allem der Vorwurf deines Partners erreichen und du würdest den Satz vielleicht so für dich übersetzen: Du bist ein schlechter Vater bzw. eine schlechte Mutter, du bist schuld am Leid und Elend der Familie. Hier könnte sich also ein handfester Streit anbahnen, der oftmals in einem Teufelskreis endet, wenn beide nur die Vorwürfe des anderen heraushören. Macht es dann wohl Sinn zu erwidern: Verdammt nochmal, meinst du, es macht mir Spaß, dauernd Überstunden zu schieben? Denkst du, das ist mein Hobby? Du könntest natürlich auch schlicht mit deinem Appellohr horchen, dich also schlicht der Frage zu wenden, wozu der andere dich mehr oder minder deutlich auffordern möchte. Dich erreicht dann wohl diese Botschaft: Kümmere dich mehr um uns, tu was. Wenn du appellmäßig reagierst, schlägst du eventuell ja gleich eine konstruktive Lösung vor. Ja, lass uns am Wochenende einmal zusammen eine große Fahrradtour machen. Beobachte bei nächster Gelegenheit doch mal bewusst, auf welcher Ebene du eine Botschaft sendest, also deine Perspektive als Sprecher, und mit welchem Ohr du bevorzugt hörst. Versuche dann mal zu erspüren, wie du den Verlauf einer Kommunikation durch einen Ebenen- bzw. Ohrwechsel gezielt beeinflussen kannst. In der nächsten Episode werde ich dann noch tiefer auf die Paarkommunikation eingehen. Ja, und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung in iTunes. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine schöne Zeit mit eurer Familie. Genießt das Beisammensein.